Isaiah Whitney, der Bruder des verstorbenen Dekans am Priesterseminar von St. George, Dr. Elias Whitney, war ein starker Opiumraucher. Er hatte als Student De Quincy's berühmte Bekenntnisse eines Opiumessers gelesen und seither seinen Tabak mit Laudanum getränkt, um damit dieselbe Wirkung zu erzielen. Wie so viele vor ihm musste er feststellen, dass es leichter ist, diese Gewohnheit anzunehmen, als sie wieder loszuwerden. Eines Abends, am Freitag, den 19. Juni 1889, ungefähr um die Stunde, wo man gewöhnlich anfängt zu gähnen, wurde an unserem Haus die Glocke ziemlich stürmisch gezogen. Wer kommt denn jetzt noch um diese Zeit? Kann ich bitte Dr. Watson sprechen? Aber Sie können die Herrschaft. Ich muss unbedingt zu Dr. Watson. Wahrscheinlich, lieber James, ein Patient. Du wirst noch mal ausgehen müssen. Ach, du liebe Zeit. Oh, das ist Kate Whitney. Guten Abend, Mary. Guten Abend, Herr Doktor. Was ist denn los? Bitte entschuldigen Sie, Dr. Watson, dass ich Sie und Mary so spät noch überfalle. Es macht doch nichts. Ich brauche dringend Ihre Hilfe. Ich bin in einer schrecklichen Lage. Wenn wir etwas für Sie tun können. Setzen Sie sich doch, Kate. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Drum bin ich direkt hierher gekommen. Dann setzen Sie sich zuerst einmal behaglich hin und erzählen Sie uns das Ganze. Oder soll ich James lieber zu Bett schicken? Nein, Mary, Dr. Watsons Rat brauche ich auch. Es handelt sich nämlich um meinen Mann, um Isaac. Sie ahnen. Schon wieder? Er ist seit 2 Tagen nicht mehr nach Hause gekommen. Seit 2 Tagen? Haben Sie keine Ahnung, wo er sein kann? Doch, deshalb bin ich ja in solcher Sorge um ihn. Ja, und wo ist er denn? Es ist ja nicht das erste Mal, Herr Doktor, dass ich wegen seiner Süchtigkeit zu Ihnen komme. Ich habe erfahren, dass er in letzter Zeit öfters in ein Lokal im finstersten Osten von London gegangen ist. In der Upper Swandam Lane. Was? In der Upper Swandam Lane? Es heißt die Goldene Schenke, glaube ich. Mein Gott. Ich weiß ja, was Sie denken, Mary. Aber bisher ist er wenigstens immer am selben Abend zurückgekommen. Dieses Mal hingegen ist er schon seit 48 Stunden weg. Und wenn ich daran denke, wie er da vielleicht hilflos in dieser Opiumhöhle liegt unter dem Abschaum der Menschheit. Ja, dann muss er gerettet werden. Aber wie kann ich in so ein Lokal gehen und ihn herausholen? Sagen Sie mir wie, dann tue ich es auf der Stelle. Sie bleiben besser hier. Ich gehe selbst sofort in die Upper Swandam Lane. Aber Herr Doktor, Mary, ich wollte doch nicht so... Kein Wort mehr, Mrs. Whitney. Wenn sich Ihr Mann wirklich in der Goldenen Schenke befindet, dann ist er in einer Stunde wieder bei Ihnen. Wie kann ich Ihnen danken? Da sind Sie ja, Whitney. Mr. Isaiah Whitney. Was? Kennen Sie mich nicht, Dr. Watson? Ach, Sie sind's, Doktorchen. Was treiben Sie denn hier? Ich bin gekommen, um Sie hier herauszuholen. Wie viel Uhr ist es denn? Gleich 11. So, 11. Am Freitag, den 19. Juni 1889. Freitag? Großer Gott, ich dachte, es sei Mittwoch. Nein, Freitag. Es ist doch Mittwoch. Warum jagen Sie mir, armen Kerl, einen solchen Schrecken ein? Mr. Whitney, ich versichere Ihnen, heute ist Freitag. Und Ihre bedauernswerte Frau wartet schon seit Tagen auf Sie. Ich würde mich an Ihrer Stelle in Grund und Boden schämen. Das tue ich ja auch, Doktorchen. Aber Sie täuschen sich bestimmt. Ich bin nämlich erst seit ein paar Stunden hier. 3 Pfeifen. 3? Vielleicht auch 4. 4? Aber Isaiah! Ich weiß nicht mehr, wie viele. Aber ich gehe natürlich mit Ihnen nach Hause, wenn Sie es wünschen. Ich möchte nicht, dass Kate sich ängstigt. Meine arme kleine Kate, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es auch nicht, Mr. Whitney. Draußen wartet eine Droschke. Also los. Können Sie aufstehen? Ich denke schon. Gut, dann nichts mehr raus. Doktor, ich muss doch wohl noch bezahlen hier. Seien Sie so nett und stellen Sie mal fest, wie viel. Ich bleibe hier liegen, bis Sie wiederkommen. Meinetwegen. Hey, können Sie nicht aufpassen? Esel. Angenehm. Mein Name ist Holmes. Holmes? Leise, Watson. Ich habe ausgezeichnete Ohren. Was zum Teufel treibst du denn hier, in diesem Aufzug? Sobald du deinen beduselten Freund loswerden kannst, würde ich mich gerne etwas mit dir unterhalten. Ich habe eine Droschke draußen stehen. Na, dann schicke ihn damit nach Hause. Und außerdem würde ich dem Kutscher eine Nachricht für deine Frau mitgeben, dass du mit mir noch zusammenbleibst. Schön. Warte draußen. Ich bin in 5 Minuten bei dir. Du nimmst jetzt wohl an, mein lieber Watson, dass zu den Kokaineinspritzungen und all den anderen kleinen Schwächen, über die du mir liebenswürdigerweise deinen ärztlichen Rat nicht vorenthalten hast, nun auch noch das Opiumrauchen gekommen ist. Ich war allerdings überrascht, Holmes, dich in dieser Spelunke anzutreffen. Ja, und ich nicht minder dich dort zu sehen. Ich wollte nur einen Freund suchen. Und ich einen Feind, oder besser meine natürliche Beute. Ach, kurz und gut, Watson, ich stecke mitten in einer wichtigen Nachforschung. Ich hoffte, aus dem Gestammel dieser Süchtigen einen Hinweis zu erhalten. Hätte man mich in dieser Spelunke erkannt, dann wäre mein Leben keinen Deut mehr wert gewesen. Auf der Rückseite des Gebäudes am Themse-Quai befindet sich nämlich eine Falltür. Die könnte dir manch gruselige Geschichte erzählen, wer da schon alles in mondlosen Nächten im Wasser verschwand. Du meinst doch nicht etwa Leichen? Wenn wir für jeden armen Teufel, den man in dieser Kaschemme in den Tod befördert hat, 1000 Pfund bekämen, wären wir reiche Leute. Es ist die übelste Mördergrube an der ganzen Themse. Und ich fürchte, Neville St. Clair ist auch da hineingeraten, um sie nie wieder zu verlassen. Ah, oh, da kommt John mit meiner Droschke. Pünktlich, wie verabredet. Kommst du mit mir, Watson? Ja, wenn ich dir dabei nützlich sein kann, gern. Guten Abend, John. Guten Abend, Mr. Holmes. Ein verlässlicher Begleiter ist immer nützlich und ein guter Chronist noch mehr. Glücklicherweise hat mein Zimmer da draußen 2 Betten. Wo draußen? Im Haus zu den Zedern. Mr. St. Clairs Heim in Kent. Dort wohne ich nämlich während meiner Ermittlungen. Na, spring rein. Mach ich. John! Ja? Wir brauchen Sie heute nicht mehr. Ich kutschiere selbst. Erwarten Sie mich morgen früh gegen 11. Jawohl, Mr. Holmes. Na, also dann, los. Ah! Ah! Hi! Und... Wir halten hier besser einen Augenblick. Mein lieber Watson, du hast eine seltene Fähigkeit zu schweigen. Das macht dich zu einem idealen Reisegefährten. Meine Gedanken sind im Augenblicke nämlich nicht allzu erfreulich. Ich überlege mir die ganze Zeit, was ich der armen kleinen Frau sagen soll, wenn sie uns nachher vor der Haustüre erwartet. Du vergisst, dass ich ja noch gar nichts von der Sache weiß. Ich habe gerade noch Zeit genug, dir bis zu unserer Ankunft bei ihr die Einzelheiten zu erzählen. Dieser Fall scheint lächerlich einfach. Und doch habe ich nichts, woran ich mich halten kann. Vielleicht kommt dir ein rettender Gedanke. Dann musst du mich aber endlich einmal deine Geschichte wissen lassen. Hm? Mr. Neville St. Clair ist jetzt 37 Jahre alt, mäßig in seinen Gewohnheiten, ein guter Ehemann und zärtlich zu seinen beiden Kindern. Er ist bei allen, die ihn kennen, gern gesehen. Er hat keinen festen Beruf, ist jedoch an mehreren Gesellschaften beteiligt. Gewöhnlich fährt er morgens nach London und kehrt abends mit dem 5:14 Zug von der Cannon Street Station nach Hause zurück. Seine Schulden belaufen sich, soweit ich das feststellen konnte, derzeit auf 88 Pfund und 10 Schillinge, während sein Guthaben bei der Capital and Counties Bank 220 Pfund beträgt. Geldsorgen bestehen also nicht. Wohl kaum. Am vergangenen Montag fuhr er wie üblich in die Stadt und versprach seinem kleinen Jungen einen Baukasten mitzubringen. Zufällig erhielt seine Frau gleich nachher, nachdem er weg war, ein Telegramm, in welchem ihr mitgeteilt wurde, dass ein von ihr schon erwartetes Paket von beträchtlichem Wert in den Büros der Aberdeen Schifffahrtgesellschaft eingetroffen war. Sie fuhr also auch in die Stadt, aß dort zu Mittag und ging dann das Paket abholen. Das ist doch ungefähr da, wo wir heute Abend waren. Natürlich. In der Fressnusstraße. Ausgezeichnet. Die von der Upper Swandam Lane abzweigt. Du kennst dich gut aus in London. Mrs. St. Clair nahm also ihr Paket in Empfang und ging genau um 4.35 Uhr durch die Swandam Lane zum Bahnhof zurück. Ist dir soweit alles klar? Völlig, mein lieber Holmes. Du erinnerst dich vielleicht, dass Montag ein außergewöhnlich heißer Tag war. Mhm. Mrs. St. Clair ging daher sehr langsam und hielt die ganze Zeit nach einer Droschke Ausschau. Plötzlich entdeckte sie ihren Mann, der aus einem Fenster im 2. Stock auf sie herabblickte. Sie war zum Tode erschrocken. Ihrer Schilderung nach war er außerordentlich erregt. Dann verschwand er plötzlich wieder vom Fenster, als sei er von hinten zurückgezerrt worden. Kutschieren wir wieder weiter. Los, mein Derbytreiber. Hopp, los. Hinein! Lassen Sie mich hinein, bitte! Mein Mann! Oben! Am Fenster! Ingelistani hat nein zum Mädchen, Miss Halb. Mein Mann! Da oben! Oh, lassen Sie mich vorbei, bitte! Wieder nein, Heim, Miss Halb, wieder nein, Heim. Das verstehe ich nicht. Wieder nein, Heim. Was soll ich denn tun? Wieder nein, Heim, ich hole sofort die Polizei! Hallo! Polizei! Gleich hier um die nächste Ecke war es, Inspektor. Da hatten Sie aber Glück, Madame, dass ich mir gerade diese Gegend ausgesucht habe, um meinen neuen Leuten ihre Pflichten beizubringen. Sonst hätten Sie lang nach einem Sergeant suchen können. Also Evans, ja. Parker, ja. Jetzt gibt's gleich Arbeit für euch. Ach, feine. Sagen Sie, Madame, ja. Sind Sie aber auch sicher, dass es Ihr Mann war? Ja, ich habe sein Gesicht ganz deutlich gesehen. Er war sehr aufgeregt. Ich hatte den Eindruck, er wollte mir ein Zeichen geben und dann verschwand er plötzlich. Er verschwand plötzlich? Wieso? Ja, als wäre er von hinten zurückgezerrt worden. Ich rannte sofort zur Tür und versuchte hineinzukommen, aber dieser Malaie, der ließ mich nicht ins Haus. Ein Ausländer, aha. Was für ein Beruf? Ich glaube Seemann. Er sprach kein Wort Englisch, drum konnte ich ihn auch nicht verstehen. Da, Inspektor, das ist das Haus. Ah, oh, was Sie nicht sagen. Wieder mal die goldene Schenke. Und ein Malaie, sagen Sie, der kein Wort Englisch kann. Wie praktisch für ihn. Kennen Sie ihn denn? Ach, diesen Halunken, den kennen wir zur Genüge. Er kann ganz gut Englisch, wenn er will. Komm schon, du Hund, mach auf! Ja, oh, wir sind mal wieder da. Weg mit dir, Kerl. Ich suche den Gatten dieser Dame. Der nicht hier ist, Inspektor. Im Augenblick niemand ist hier. Aus dem Weg! Das ist Haus. Friedensbruch. Ich hole die Friedensrichter. Und jetzt hältst du dein Maul, ja? Man muss doch nicht mehr. Wir gehen hinauf. Ob mir es passt oder nicht. An der Masche! An der Masche, was ist los? Nun soll ich jemand da was sagen? Hier doch, schick, Boris. Makala, kosu, ja, solo, du pika, fapas, kosu, sieh, sorg. Das ist was hier, komm. So, bitte, so, Boris, ich schau, muss nicht. Also, Evans und Parker, ja. Haltet jetzt die Augen auf und seht euch gründlich um. Jawohl, Sir. Evans, du gehst mal in dieses Zimmer. Jawohl. Und du, Parker, da hinein und vorsichtig. Jawohl. Aber ich muss mit. Bleiben Sie bei mir, Madame. Wenn er hier ist, finden wir ihn im Handumdrehen. Nichts gefunden, Herr Inspektor. Nichts, Herr Inspektor. Na ja, danke, meine Herren. Tja, Madame, wir haben jeden Zentimeter durchsucht. Keine Spur im ganzen Haus. Nur der Malaie und der andere Bursche sind hier. Hey, Inspektor, für Sie bin ich immer noch Mr. Boone. Ja, wenn schon. Ein ehrbarer Mieter hier im Haus. Und bei mir im Zimmer haben Sie schon gar nichts zu suchen. Ich hole Friedensrichter. Alian Moschu, Alian Moschu, Humsagamas, Mikis. Also noch ein Wort von euch. Es passiert was. Madame, ich schicke jetzt einen meiner Leute mit Ihnen hinunter, der Ihnen eine Droschke verschafft. Ich selbst möchte den beiden Halunken noch schnell ein paar Fragen stellen und komme gleich nach. Parker, bitte. Nein, Inspektor. Nein, warten Sie, Inspektor. Sehen Sie doch mal da, auf dem Tisch. Was gibt's, Madam? Der Kasten. Sehen Sie doch nur. Der Baukasten für unseren Kleinen. Ich hab's ja gewusst. Mein Mann ist hier gewesen. Und Neville, er ist doch hier. Aber, Madam, beruhigen Sie sich doch. Das ist ja eine schöne Geschichte, Holmes. Aber bitte erzähl weiter. Daraufhin wurden die Räume nochmals genauestens durchsucht. Alles deutete auf ein abscheuliches Verbrechen hin. Im Schlafzimmer fand man am Fensterbrett sowie auf dem Boden Blutspuren. Hinter einem Vorhang im vorderen Raum lagen Mr. Neville St. Clairs Kleider. Alle, außer seinem Rock. Anzeichen irgendwelcher Gewaltanwendung waren an den Kleidern nicht zu entdecken. Und von St. Clair selbst fand sich keine Spur. Er musste also durchs Fenster verschwunden sein. Die Blutspuren und die hochgehende Themse ließen wenig Hoffnung, dass er sich durch Schwimmen hätte retten können. Und wie stand es mit dem Malayen? Ein Mann von übelstem Ruf. Aber da Mrs. St. Clair ihm schon wenige Sekunden, nachdem sie ihren Mann noch lebend am Fenster gesehen hatte, am Fuße der Treppe gegenüberstand, konnte er schlimmstenfalls der Beihilfe schuldig sein. Er selbst behauptet, von nichts zu wissen. Und der andere Kerl? Der Krüppel? Ja. Der heißt Hugh Boone und ist ein berufsmäßiger Bettler. Er ist dir wahrscheinlich schon gelegentlich in das Red Needle Street aufgefallen. Man kann ihn kaum übersehen mit seinen feuerroten Haaren, seinem bleichen Gesicht, dem Boxerkinn, den stechenden dunklen Augen und der Gesichtsnarbe, die seinen Mundwinkel an der Ecke scharf hochzieht. Ja, den habe ich auch schon gesehen. Ich habe mich noch gewundert über den Segen milder Gaben, der sich über ihn ergießt. Er heimst offenbar keine schlechte Ernte ein. Das verdankt er vor allem seinem Witz. Er ist äußerst schlagfertig und weiß auf jede Bemerkung eine treffende Antwort zu geben. Ist er nicht auch Mieter in dieser Opiumhöhle? Gewiss, und der letzte Mensch, der Neville St. Clair gesehen hat. Aber er ist ein Krüppel. Was könnte er allein schon gegen einen Mann in den besten Jahren ausrichten? Ein Krüppel ist er nur, weil er hinkt. Dabei ist er wohlgenährt und gut bei Kräften. Mein lieber Watson, deine medizinischen Erfahrungen werden dich doch sicher gelehrt haben, dass irgendein Gebrechen oft durch die außergewöhnliche Stärke des übrigen Körpers ausgeglichen wird. Das mag schon stimmen. Aber was geschah weiter, Holmes? Mrs. St. Clair wurde in einer Droschke von der Polizei nach Hause gebracht. Boone wurde durchsucht, aber man konnte nichts Verdächtiges an ihm finden. Auf seinem rechten Hemdsärmel befanden sich allerdings einige Blutflecken, doch wies er auf einen Schnitt an seinem Ringfinger hin, der kürzlich noch stark geblutet habe, und erklärte, er sei in der Nähe der Fensterbank gewesen und müsse so die Blutflecken dort verursacht haben. Und weiter behauptete er, dass Mrs. St. Clair entweder geträumt habe oder verrückt sei. Ist er verhaftet worden? Ja, sofort. Oh, Gottlob. Das hätte wahrscheinlich schon früher geschehen sollen. Denn in den wenigen Minuten Verzögerung, während man das Zimmer durchsuchte, hatte er Gelegenheit, sich mit dem Malayen zu verständigen. Und in der Themse hat man da etwas gefunden? Wenn die Flut abzieht, liegt die Schlammbank unter dem Fenster frei. Aber von Neville St. Clair fand man dort nur seinen Rock. Nur seinen Rock? Na, und was glaubst du, was man in seinen Taschen fand? Keine Ahnung. 421 Pennies und 270 Halfpennies. Ganz schöne Summe. Kein Wunder, dass die Strömung den Rock nicht weggeschwemmt hat. Und die Leiche? In dem Kanal zwischen der Kehmauer und dem Hause herrscht bei Flut eine sehr starke Strömung. Es ist durchaus möglich, dass der schwere Rock liegen blieb, während der unbekleidete Körper in den Fluss fortgeschwemmt wurde. Na, überleg dir doch mal, wie Boone vorgegangen sein könnte. Er stößt St. Clair zum Fenster hinaus, hört von unten den Lärm und weiß, dass er die verräterischen Kleider loswerden muss. Schon ist er im Begriff, den Rock hinauszuwerfen, da fällt ihm ein, dass dieser an der Oberfläche schwimmen wird. Er hat keine Minute zu verlieren. Schnell geht er zu dem Versteck, wo er die Erträgnisse seiner Bettelei aufbewahrt und stopft alle Münzen, die er in der Eile in die Hand bekommt, in die Rocktaschen. Dann wirft er den Rock hinaus. Bevor er die anderen Kleidungsstücke hinterher schicken kann, hört er von unten hastige Schritte und hat nur noch Zeit, das Fenster zu schließen, ehe die Polizei erscheint. Das klingt alles ganz plausibel. Allerdings. Aber ich muss gestehen, dass ich mich an keinen Fall in meiner Praxis erinnern kann, der auf den ersten Blick so einfach aussah und doch so viele Schwierigkeiten aufwarf. Ah, hier sind schon die ersten Häuser von Lee. Ach ja, richtig. Dort das Licht zwischen den Bäumen, das ist das Haus zu den Zedern. Und neben der Laterne sitzt eine Frau, die in ihrer Sorge um ihren Mann ohne den geringsten Zweifel die Hufschläge unseres Pferdes schon vernommen hat. Brr, brr. Halt, brr. Ach, mir sind richtig die Beine eingeschlafen. So, mein Traber. Jetzt werde ich dich hier festbinden. Oh, ruhig, ruhig, ruhig. Komm, komm, komm. Brav, so ist's recht. Hallo, Mrs. St. Clair, da sind wir endlich. Guten Abend, meine Herren. Ein weiter Weg ist es bis zu Ihnen. Darf ich Ihnen meinen Freund Dr. Watson vorstellen? Guten Abend, Mrs. St. Clair. Guten Abend, Herr Doktor. Was gibt es Neues, Mr. Holmes? Sie schweigen? Also keine guten Nachrichten? Nein. Schlechte? Nein. Gott sei Dank. Wenigstens etwas. Kommen Sie doch bitte herein, meine Herren. Sie sind doch sicher todmüde. Dr. Watson ist mir in verschiedenen Fällen schon von großem Nutzen gewesen. Ein glücklicher Zufall hat es mir möglich gemacht, Ihnen bei dieser Ermittlung zuzuziehen. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen, Dr. Watson. Angesichts des schweren Schlages, der uns getroffen hat, werden Sie mir sicher verzeihen, wenn im Haushalt nicht alles in Ordnung ist. Ja, ich bin ein alter Soldat, Mrs. St. Clair. Und auch wenn ich das nicht wäre, bedürfte es keiner Entschuldigung. Bitte, meine Herren, nehmen Sie doch Platz, bitte. Danke. Mr. Holmes, ich möchte Ihnen gern ganz offen ein paar Fragen stellen und bitte Sie, mir ebenso offen zu antworten. Bitte, Mrs. St. Clair. Sie brauchen keine Rücksicht auf meine Gefühle zu nehmen. Ich bin weder hysterisch, noch neige ich zu Ohnmachten. Ich möchte ganz einfach Ihre ehrliche Ansicht hören. Worüber? Glauben Sie im tiefsten Herzen, dass Neville noch am Leben ist? Ehrlich, bitte. Wenn ich ehrlich sein soll, das glaube ich nicht. Sie glauben also, dass er tot ist? Ja. Ermordet? Vielleicht. Und an welchem Tag soll er umgekommen sein? Am Montag. Wie ist es aber möglich, Mr. Holmes, dass ich heute diesen Brief von ihm erhalten habe? Was? Ja, heute. Darf ich ihn sehen? Ja, aber bitte, natürlich. Seine ungehobelte Handschrift. Das hat doch sicher nicht Ihr Mann geschrieben. Nein, das Kuvert ist nicht von ihm. Aber der Brief bestimmt. Na, wie ich sehe, muss derjenige, der den Umschlag schrieb, sich zuerst nach der Adresse erkundigen. Wie kommen Sie darauf? Sehen Sie, die Tinte hier im Namen ist richtig schwarz. Mhm. Sie ist von selbst getrocknet. Mhm. Der Rest ist wesentlich grauer. Was beweist, dass Löschpapier benutzt wurde. Der Schreiber hat also zuerst den Namen geschrieben, dann trat eine Pause ein, bevor er die Adresse vervollständigte. Und das kann nur bedeuten, dass ihm letztere unbekannt war. Das ist natürlich nur eine Kleinigkeit. Immerhin, nichts ist wichtiger als das Detail. Und jetzt wollen wir uns den Brief mal ansehen. Oh, da war ja noch etwas beigelegt. Ja, ein Ring. Sein Siegelring. So, und sind Sie sicher, dass es die Handschrift Ihres Mannes ist? Eine seiner Schriften. Eine? Ja, die, wenn er in Eile schreibt. Sie sieht dann seiner normalen Schrift nicht mehr ähnlich, aber ich kenne sie gut. Liebste, ängstige dich nicht. Alles wird gut ausgehen. Es kann einige Zeit dauern, bis ein schwerer Irrtum richtiggestellt ist. Fasse dich in Geduld, Neville. Mhm. Mit Bleistift geschrieben, auf dem Vorsatzpapier eines Buches, Oktavformat, und kein Wasserzeichen. In Graves in den Briefkasten gesteckt, von einem Mann mit schmutzigem Daumen. Wenn ich mich nicht sehr täusche, ist der Umschlag von jemandem zugeklebt worden, der Tabak kaut. Gut. Mrs. St. Clair, die Wolken beginnen sich zu lichten, obwohl ich nicht behaupten möchte, dass die Gefahr vorüber ist. Aber er muss doch noch am Leben sein. Es sei denn, es handelt sich um eine geschickte Fälschung, uns auf die falsche Fährte zu locken. Der Ring beweist gar nichts. Den kann man ihm auch abgenommen haben. Nein, Mr. Holmes, es ist und bleibt seine eigene Schrift. Schön, ja, aber wie, wenn der Brief schon Montag geschrieben und erst heute eingeworfen worden ist? Das wäre denkbar. Wenn das der Fall ist, kann inzwischen viel geschehen sein. Oh, nehmen Sie mir nicht allen Mut, Mr. Holmes. Ich weiß, dass er wohlauf ist. Ich würde es sofort spüren, wenn ihm etwas zugestoßen wäre. Erst am letzten Tag noch schnitt er sich oben im Schlafzimmer in den Finger. Ich lief sofort ahnungsvoll vom Esszimmer hinauf und war überzeugt, dass ihm etwas passiert sei. Halten Sie es allen Ernstes für möglich, dass er ohne mein Wissen seinen Tod gefunden hat? Ich habe genug erlebt, um zu wissen, dass die Intuition einer Frau wertvoller sein kann als die analytische Schlussfolgerung eines bedeutenden Denkers. Nicht wahr, Watson? Ganz bestimmt. Ja, aber falls Ihr Gemahl am Leben und fähig ist, Briefe zu schreiben, warum kommt er denn dann nicht nach Hause? Das ist mir auch unbegreiflich. Hat er keinerlei Andeutungen gemacht, bevor er Sie am Montag verließ? Nein. Sie waren also überrascht, ihn in der Swandam Lane zu sehen? Natürlich. War das Fenster offen? Ja. Dann hätte er Sie also rufen können. Allerdings. Er hat aber nur seine Hände erhoben. Das könnte die Überraschung gewesen sein. Oder sein Erstaunen bei Ihrem Anblick. Das wäre möglich. Und Sie hatten den Eindruck, er wurde zurückgezerrt? Ja. Er verschwand so plötzlich. Vielleicht ist er zurückgesprungen. Sie haben doch sonst niemanden gesehen. Dieser grässliche Bettler hat doch zugegeben, dass er da war. Und der Malaie stand unten an der Treppe. So viel Sie sehen konnten, trug Ihr Mann den Anzug, in dem er weggegangen war. Ja, aber ohne Kragen und Krawatte. Ich habe deutlich seinen bloßen Hals gesehen. Sagen Sie, haben Sie je den Verdacht gehabt, dass er Opium nimmt? Nein, nie, Mr. Holmes. Danke, Mrs. St. Clair. Das sind die wesentlichsten Punkte, über die ich mir absolute Klarheit verschaffen wollte. Wir werden jetzt, wenn es Ihnen recht ist, ein wenig von diesem köstlichen Abendessen zu uns nehmen und uns dann bei Ihnen zur Ruhe begeben. Wir haben voraussichtlich einen anstrengenden Tag vor uns. Es ist nur ein einfaches Essen. Bitte greifen Sie dazu, meine Herren. In Kent, im Haus zu den Zedern, im Heim von Mrs. St. Clair, erwartete uns ein geräumiges und sehr komfortables Zimmer. Sehr müde von den Ereignissen kroch ich schnell in die Federn. Aber bald wurde mir klar, dass Holmes nicht vorhatte, meinem Beispiel zu folgen. Er legte Rock und Weste ab, schlüpfte in einen weiten blauen Schlafrock und zog dann auf Jagd nach Kissen aus, die er von überall einsammelte. Damit richtete er sich eine Art orientalischen Divan zurecht, hockte sich mit gekreuzten Beinen darauf und baute eine Unze Tabak und eine Schachtel Zündhölzer vor sich auf. Dort sah ich ihn im gedämpften Licht, schweigend und bewegungslos, an seiner alten Pfeife saugend sitzen. Seine Augen waren starr zur Decke gerichtet, blaue Rauchringe stiegen über ihm auf, während das Licht auf seine scharfen Züge und seine Adlernase fiel. So saß er, als mich der Schlaf übermannte. Und in der gleichen Haltung saß er, als sein plötzlicher Ausruf mich weckte. Die Sommersonne schien bereits ins Zimmer, er saugte immer noch an seiner Pfeife, der Rauch kräuselte sich noch immer über ihm und unser Zimmer war in dichten Qualm gehüllt. Aber von der Unze Tabak, da war nichts mehr übrig. Watson, bist du wach? Ja. Bist du bereit zu einer Morgenausfahrt? Was? Ausfahrt? Ja, natürlich, gewiss. Na, dann zieh dich an. Ja. Nichts rührt sich noch, aber ich weiß, wo der Stallbursche schläft. Und wir werden unseren Einspänner im Handumdrehen draußen haben. Ich möchte eine kleine Theorie auf die Probe stellen. Ich glaube, du befindest dich einem der größten Schafsköpfe Europas gegenüber, der einen Tritt in den in den Rücken verdient, der ihn von hier zur Charing Cross Station befördert. So weit? Ja, so weit. Aber ich bin ziemlich überzeugt, ich habe den Schlüssel zu dem Geheimnis gefunden. Und wo ist dieser sogenannte Schlüssel? Er war im Badezimmer. Oh, aber im Badezimmer. Ja, im Badezimmer, ohne Scherz. Da komme ich eben her. Ich habe ihn an mich genommen. Hier ist er, in dieser Tasche. Komm, Watson, zieh dich an. Wir wollen mal feststellen, ob er auch ins Schloss passt. Ja, ich komme ja schon. Ach, immer diese Hetze. Wo sind denn meine Hosen? Steh, komm, ruhig, so, mein Darling. Da sind wir. Mach mir keine Dummheiten und warte schon, bis wir wiederkommen, ja? Watson, komm, wir gehen mal zum Polizeibüro. Ja, ich komme ja schon. Mal sehen, ob Brett Street da ist. Also bitte, Holmes, jetzt erkläre mir, ja, ich habe immer noch keine Ahnung, was du eigentlich bist. Ja. Ah, guten Morgen, Mr. Holmes. Guten Morgen. Wer hat heute Dienst bei Ihnen? Inspektor Bradstreet, Sir. Einen Moment, ich rufe ihn gleich. Herr Inspektor! Ja? Sie bekommen Besuch. Was, Besuch? Ah, morgen, morgen, Mr. Holmes. Morgen, morgen, Bretzel. Morgen, wie geht's, morgen, wie steht's? Danke, danke. Was führt Sie beide so früh zu uns ins Revier? Bretztritt, ich möchte gerne mit Ihnen unter vier Augen sprechen. Ah, selbstverständlich. Da kommen Sie doch am besten beide gleich mit mir in mein Zimmer, ja, bitte? Bitte nach Ihnen hier. Sehr danke schön. Ja, es freut mich, Holmes, Sie mal wieder hier bei mir zu haben. Was wollen Sie hier denn so unter vier Augen alles anziehen? Gleich sagen. Ja, schießen mal los. Ja. Bitte nehmen Sie Platz, mein Herr, bitte. Sehr, danke. Ja. Es handelt sich um Hugh Boone, einen Bettler. Boone. Und um den Fall St. Clair. Ah, ja, ja, den Boone. Den haben wir zur weiteren Vernehmung gleich hier behalten. Ist der hier im Hause? Ja, in einer Zelle. Wie benimmt er sich denn? Ruhig? Oh, der macht uns keine Mühe, aber schmutzig ist er, der Halunke. Schmutzig? Ja, wir konnten ihn kaum dazu bringen, sich die Hände zu waschen. Sein Gesicht ist schwarz wie ein Schornsteinfeger. Naja, so wie die Verhandlung vorbei ist, da können wir ihn in die Badewanne stecken. Wenn Sie ihn zu sehen bekämen, würden Sie sicher zugeben, dass er es dringend braucht. Ich möchte ihn ganz gerne zu sehen bekommen. Noch nichts ist leichter als das. Also kommen Sie. Ja, Ihre Tasche können Sie ruhig hier lassen. Nein, nein, Bretzdreht, ich nehme Sie lieber mit. Also bitte, wie Sie wollen. Bitte, meine Herren, kommen Sie hier den Dankeschön. Dach entlang. Ich gehe voraus, wenn Sie gestatten. Dankeschön. Dritte Zelle rechts. Er schläft. Aber sehen können Sie ihn bequem. Sauber sieht er aus. Schau mal, Watson. Den muss man ja mit der Feuerzange anfassen. Ein elegantes Bürschchen im Sonntagsstaat, was? Der hat allerdings dringend ein Bad nötig. Das hatte ich halb erwartet und deshalb habe ich mir erlaubt, gleich die nötigen Utensilien mitzubringen. Wenn Sie jetzt so gut wären, die Türe ganz leise zu öffnen und uns, ohne dass er aufwacht, mit diesem Schwamm hier an seinen Wasserkrug zu lassen, dann wird er bald wesentlich respektabler aussehen. Bitte, ja, kommen Sie. Aber leise, leise. So, und jetzt ordentlich das Gesicht waschen. So, so. Oh, verdammt nochmal. Woher kommt denn das Wasser? Halten Sie still, halten Sie still. So. Was ist denn hier los? Was wollt ihr denn eigentlich? Meine Herren, darf ich Ihnen Mr. Neville St. Clair aus Lee in der Grafschaft Kent vorstellen? Potztausend, Mr. Holmes. Das ist ja der Vermisste. Ich kenne ihn von der Fotografie. Oh, was? Ja, da ist wohl nichts mehr zu machen. In 27 Jahren Polizeidienst habe ich sowas noch nicht erlebt. Na, was haben Sie dazu zu sagen, Mr. Boone? Ja, was soll ich da schon sagen? Selbst wenn ich Neville St. Clair bin, was legt man mir zur Last, meine Herren? Dass Sie Mr. Neville St. Clair um die Ecke gebracht haben. Ach nein, Fluch, doch, Quatsch, stimmt ja gar nicht. Unsinn. Ja, das kann ja auch gar nicht stimmen, Inspektor. Ja, das ist doch ziemlich klar, dass kein Verbrechen begangen worden ist. Man hält mich also widerrechtlich in Untersuchungshaft. Kein Verbrechen, Mr. St. Clair, aber eine schwere Täuschung. Sie hätten besser daran getan, Ihrer Frau Vertrauen zu schenken. Ja, bei allem, was mir heilig ist, das war der Kinder wegen. Sie sollten sich nicht Ihres Vaters schämen. Hören Sie mal zu. Wenn diese Sache vor Gericht kommt, dann dringt sie bestimmt bis in die Öffentlichkeit vor. Wenn Sie hingegen die Polizei davon überzeugen können, dass nichts gegen Sie vorliegt, sehe ich keinen Grund, warum die Einzelheiten ihren Weg in die Zeitungen finden sollten. Was sagen Sie dazu, Bretzel? Tja, Mr. Holmes, das wird schon seine Richtigkeit haben. Und Mr. St. Clair, wie kamen Sie denn zu der Idee dieser Doppelrolle? Also, meine Herren, Sie sollen die Ersten sein, die meine Geschichte zu hören bekommen. Nachdem ich die Schule verlassen hatte, bin ich zunächst für eine Firma gereist. Dann ging ich zur Bühne, Bühne. Ja, und dann wurde ich schließlich Berichterstatter an einer Londoner Abendzeitung. Eines Tages wollte mein Redakteur eine Artikelfolge über das Bettlertum in der Hauptstadt haben. Ja, und ich erbot mich, sie zu schreiben. Nur dadurch, dass ich mich selbst als Amateurbettler versuchte, konnte ich an das nötige Material kommen. Ich schminkte mich also so bejammernswert wie möglich und malte mir sogar noch eine schreckliche Narbe hier ins Gesicht und eine Hasenscharte. Dann, angetan mit einer roten Perücke, suchte ich mir einen Platz im belebtesten Teil der City. 7 Stunden harrte ich auf meinem Posten aus. Als ich am Abend heimkehrte, stellte ich fest, dass ich nicht weniger als 26 Schillinge und 4 Pence eingenommen hatte. Ein redliches Geschäft. Naja, und dann schrieb ich meinen Artikel und ließ es dabei bewenden. Einige Zeit später unterschrieb ich einen Wechsel für einen Freund und bekam plötzlich einen Zahlungsbefehl über 25 Pfund. Ich war ratlos, wo ich das Geld auftreiben sollte, bis mir plötzlich eine rettende Idee kam. Ich erbat mir von meinen Gläubigern 14 Tage Aufschub, ließ mir von der Zeitung Urlaub geben und verbrachte die Zeit, indem ich, wie ich schon erzählte, verkleidet in der City bettelte. Innerhalb von 10 Tagen war ich in der Lage, meine Schulden zu begleichen. Jetzt können Sie sich sicher vorstellen, wie schwer es war, mich wieder zu angestrengter Arbeit für 2 Pfund die Woche zu bequemen. Stolz und Geld fochten einen langen Kampf aus. Aber schließlich gab ich den Journalismus auf und wurde berufsmäßiger Bettler. Bald hatte ich beträchtliche Summen gespart. Mein Ehrgeiz nahm zu. Ich mietete ein Haus auf dem Lande und heiratete sogar eines Tages, ohne dass irgendjemand von meinem Doppelleben ahnte. Ihre arme Frau. Sie wusste wohl nicht, mit wem sie sich da einließ. Na, sie hatte keine Ahnung. Nur ein Mensch kannte mein Geheimnis. Der Malaie, der diese Spelunke in der Swandam Lane führt. Ich zahlte ihm gut, um die 2 Zimmer zu halten, die ich vor meiner Hochzeit schon bewohnt hatte. Dort konnte ich jeden Tag meine Verwandlung vollziehen. Vorhin Montag nun hatte ich mein Tagewerk eben hinter mir. Ich zog mich gerade um, sah dabei zufällig zum Fenster hinaus und entdeckte meine Frau. Ich war über diese Entdeckung so erschrocken, dass ich zurücksprang. Aber sie hatte mich bereits gesehen. Ich hörte ihre Stimme von unten. Mir fiel nichts Besseres ein, als mich schnell in meine Verkleidung zu werfen, die selbst meine Frau nicht durchschauen konnte. Im letzten Augenblick fiel mir ein, dass eine Durchsuchung des Zimmers meine Kleider zutage befördern und mich so verraten würden. Ich riss also das Fenster auf, stopfte die Taschen mit Münzen voll und schleuderte den Rock in die Themse. Die anderen Kleidungsstücke sollten folgen, aber im selben Moment hörte ich Polizisten die Treppe heraufeilen. Zu meiner Erleichterung wurde ich nicht als Neville St. Clair erkannt, sondern als sein mutmaßlicher Mörder festgenommen. Ach, und in der Aufregung war durch eine heftige Bewegung die Wunde an ihrem Finger wieder geplatzt, die sie sich am Morgen zu Hause zugezogen hatten. Daher also das Blut. Ja, genau so war es. Aber wie kam der Brief zu Ihrer Frau? Vor meiner Verhaftung ließ die Polizei mich einige Augenblicke unbeobachtet. Ich hatte gerade Zeit genug, ein paar Worte niederzukritzeln und sie mit meinem Ring dem Malaien zu geben. Der Brief kam erst gestern an. Großer Gott. Was für eine qualvolle Woche muss sie hinter sich haben. Diesen Malaien hatten wir die ganze Zeit unter Beobachtung. Er muss den Brief wohl einem seiner Gäste gegeben haben, einem Matrosen. Der ihn dann einzuwerfen vergaß, bis er schon in Gravesend war. Das ist eine schöne Schlamperei. Ich weiß nicht, ob ich noch viel hinzufügen kann. Außer uns einen Eid zu schwören, dass das alles aufhört, und zwar sofort. Einen Jubun darf es nie mehr geben. Das schwöre ich mit dem feierlichsten Eid, den man leisten kann. Dann halte ich es für wahrscheinlich, dass keinerlei weitere Schritte gegen Sie unternommen werden. Sollte man Sie aber noch einmal beim Betteln antreffen, dann muss die ganze Sache herauskommen. Nie wieder, meine Herren. Na schön. Und wir, Mr. Holmes, sind Ihnen wieder einmal sehr zu Dank verpflichtet. Oh, das hab's so wild, mein lieber Volkstritt. Ich möchte nur wissen, wie Sie zu Ihrer erstaunlichen Schlussfolgerung kamen. Ja, im vorliegenden Falle dadurch, dass ich es mir auf 5 Kissen bequem gemacht und eine Unze Tabak verraucht habe. Und jetzt, mein lieber Watson, fahren wir gleich in die Baker Street. Dann kommen wir gerade noch rechtzeitig zum Frühstück. Miss Hudson wird schon ungeduldig auf uns warten. Ja, also dann nichts wie los. Auf Wiedersehen, meine Herren. Und Sie, Mr. St. Clair, Sie kommen in die Badewanne.